Abschnitt 21 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 26. Der grönländische Eskimo. E. Die Stellung der Frauen. Die Ehe, die Tugend, die Geburt, die Kinder. Die Stellung der Frau in Grönland muss im Allgemeinen eine gute genannt werden. Jedenfalls ist sie nicht unterdrückt, obwohl sie als weit unter dem Manne stehend angesehen wird. So will ein Grönländer sehr gern Söhne, dagegen aber sehr ungern Töchter haben, und sowohl Vater als Mutter sind in der Regel unzufrieden oder doch betrübt, wenn eine Tochter geboren wird. Es herrscht eine bestimmte Arbeitseinteilung. Der Mann hat sein schweres Leben als Fänger und Familienversorger. Wenn er aber ans Land oder in sein Haus kommt, so ist seine Arbeit beendet und der Fang wird den Frauen überlassen. Sie empfangen den Fänger am Strande, wenn er, seine Beute buxierend, naht, helfen ihn ans Land ziehen. Und während er seinen Kajak und seine Waffen in Sicherheit bringt und sie an ihren bestimmten Platz trägt, liegt es den Frauen allein ob, die Beute ins Haus zu bringen. In früheren Zeiten war es unter der Würde eines Fängers, bei dieser Arbeit zu helfen, und so ist das Verhältnis auch noch heute im Großen und Ganzen geblieben. Die Frauen ziehen den Seehunden die Haut ab und zerschneiden den Fang nach bestimmten Regeln, während die Hausfrau der Verteilung vorsteht. Außerdem ist es die Aufgabe der Frau, Essen zu kochen, die Häute zuzubereiten, die Kajaks und Frauenböte mit Fell zu beziehen, die Kleider der Männer zu nähen und alle häuslichen Arbeiten zu verrichten. Sie müssen auch die Häuser bauen, Zelte aufschlagen und die Frauenböte rudern, in Klammern daher der Name, wenn sich die Familie auf der Reise befindet. Früher wenigstens war es unter der Würde eines Fängers, ein Frauenboot zu rudern. Dagegen war es das Amt des Hausvaters, es zu steuern. Jetzt kommt es allerdings häufig vor, dass ein Eskimo im Boote sitzt und rudert, besonders wenn dieses von Europäern zu ihren Reisen gemietet ist. Es macht keinen guten Eindruck, sie so zu sehen, statt in ihren stolzen Kajaks, welche ihre eigentliche Lebensbedingung sind und bleiben, weshalb sie keine Gelegenheit unbenutzt lassen sollten, sich in ihrer Handhabung zu üben. Ein Großfänger hält sich auch noch heute für zu gut, um in einem Frauenboot zu sitzen, es sei denn als Steuermann. Daheim in den Häusern wird man die Frauen in der Regel fleißig mit irgendeiner Arbeit beschäftigt sehen, während die Männer nichts tun als essen, faulenzen, einander Geschichten erzählen und schlafen. Nehmen sie etwas anderes vor, so beschäftigen sie sich höchstens mit ihren Waffen, verzieren sie mit Knochenschnitzereien oder bessern sie aus, wenn es nötig ist. Wenn die Familien auf die Rentierjagd ziehen, so schießen natürlich die Männer die Rentiere, während es den Frauen obliegt, das erlegte Tier bis an das Zelt zu schleppen, was oft eine anstrengende Arbeit ist, bei der sie eine große Ausdauer nötig haben. Die Frauen bedienen sich nur sehr selten der Kajaks. Der einzige Fang, den sie betreiben, ist der Angmaser-Ed-Fang, in Klammern Malotus velosus. Dieser findet im Frühsommer statt, wenn der Angmaser-Ed in so dichten Schwärmen an die Küste kommt, dass man ihn förmlich in das Frauenboot hineinschöpfen kann. Man fährt dann so lange mit dem Fang fort, bis man genug für den Wintervorrat zu haben meint. Und wenn auch noch Unmengen von Fischen da sind, hält man es nur selten der Mühe wert, mehr zu fangen. Die gefangenen Fische werden von den Frauen zum Trocknen über den Steinen und Felsen ausgebreitet und dann zusammengestaut. Kapitän Holm erzählt, dass in Imarsivik an der Ostküste zwei Frauen in Kajaks führen. Es herrschte ein ungleiches Verhältnis zwischen Männern und Frauen, in dem von 21 Bewohnern nur 5 dem männlichen Geschlecht angehörten. Ob diese Frauen eine ebensolche Fertigkeit im Fangen erreicht hatten, erwähnt er leider nicht. Diese beiden Frauen waren gänzlich zu der Lebensweise der Männer übergegangen. Sie kleideten sich wie Männer, trugen ihr Haar wie diese und traten überhaupt ganz auf, als gehörten sie dem männlichen Geschlecht an. Als sie die Erlaubnis erhielten, zwischen Holms Tauschgegenständen zu wählen, fiel ihre Wahl nicht auf Nähnadeln und übliche weibliche Gerätschaften, sondern auf Pfeilspitzen und dergleichen zu ihren Waffen. Es muss sehr schwer gewesen sein, sie von Männern zu unterscheiden, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir sie am 5. August bei Singia Tuafik gesehen haben, ohne zu wissen, welchem Geschlechte sie angehörten. Fußnote: Holm erzählt nämlich von der einen, dass sie die Tochter eines Zwerges bei Imarsivik gewesen, und dieser wird gewiss mit dem kleinen, buckeligen Manne identisch sein, den wir dort trafen. Dass wir auch seine Tochter gesehen haben, falls sie zu Hause war, ist sehr wahrscheinlich. Ende der Fußnote. Holm erzählte, dass noch zwei andere Mädchen am selben Ort zu Fängern ausgebildet werden sollen, dass sie damals aber noch zu jung gewesen seien. Die Ehen wurden in früheren Zeiten in Grönland ohne viele Umstände geschlossen. Hatte man Neigung zu einem Mädchen, so begab man sich nach ihrem Hause oder ihrem Zelte, zog sie an den Haaren oder wo man sie sonst zu fassen bekam, ohne weitere Umstände mit sich in sein Haus, wo ihr ein Platz auf der Pritsche angewiesen wurde. Wenn es hochkam, schenkte ihr die angehende Gatte einen neuen Wassereimer oder dergleichen, und damit war die Geschichte fertig. Fußnote: Es kam auch wohl vor, dass man andere bat, dies für sich zu besorgen, doch musste es stets in Form eines Überfalles oder Raubes geschehen. Ende der Fußnote. Jetzt dagegen gehört es in Grönland ebenso wie an anderen Orten zum guten Ton, dass die betreffende Dame es sich unter keiner Bedingung anmerken lassen darf, dass sie ihren Freier haben will, selbst wenn sie ihn noch so sehr liebt. Sie muss sich deswegen widersetzen, muss jammern und klagen, dass es weit hinschallt. Wenn sie recht wohlerzogen ist, so jammert und weint sie wohl gar mehrere Tage, ja entflieht ein oder mehrere Male aus dem Hause ihres Gatten. Wenn die Wohlerzogenheit zu weit geht, kann es wohl vorkommen, dass der Mann, falls er ihrer nicht bereits überdrüssig geworden ist, sie ein klein wenig unter die Fußsohlen ritzt, so dass sie nicht gehen kann. Und bis die Wunden geheilt sind, pflegt sie dann, eine glückliche Hausfrau geworden zu sein. Diese Art und Weise, sich zu verheiraten, ist noch heute die einzige Art der Eheschließung in Grönland. Und bei einer solchen Entführung kann es oft sehr gewaltsam zugehen, aber die Angehörigen der betreffenden Dame sehen doch mit der größten Gemütsruhe zu. Die ganze Sache ist eben völlig privater Natur. Die Vorliebe der Grönländer, in gutem Einverständnis mit ihren Landsleuten zu leben, bewirkt, dass sie sich nur ungern in die Angelegenheiten anderer mischen. Es kommt natürlich auch vor, dass das junge Fräulein seinen Freier wirklich nicht haben will. In dem Falle setzt es seinen Widerstand so lange fort, bis es sich endlich in sein Schicksal gefunden hat oder bis sein Freier es aufgibt. Wie schwierig es für einen Zuschauer ist, zu entscheiden, was ihre wirklichen Wünsche sind, davon teilt uns Gra ein schlagendes Beispiel mit. Fußnote: Gras Entdeckungsreise an die Ostküste von Grönland, Kopenhagen 1832, Seite 145 bis 148. Ende der Fußnote. Kelly Tiuk, eine tüchtige Ruderin seines Bootes, wurde eines Tages von einem Ostgrönländer namens Siorakizok geraubt und in die Berge geschleppt, obwohl sie den heftigsten Widerstand leistete. Da Gra der Ansicht war, dass sie ihn durchaus nicht haben wollte, was auch von ihren nächsten Angehörigen bestätigt wurde, ging er ihr nach und befreite sie. Einige Tage später, als sie im Begriff waren, sich reisefertig zu machen und das Boot gerade flott gemacht war, sprang Kelly Tiuk in dasselbe, kroch unter eine Ruderbank und deckte sich mit Säcken und Fellen zu. Es verlautete bald, dass sie dies getan, weil Siorakizok im nämlichen Augenblick auf der Insel gelandet war, seinen Vater als Sekundanten mitbringend. Gra wurde hiervon benachrichtigt und überzeugt, dass sie wirklich Widerwillen gegen ihren brutalen Freier nähre, hielt er es für seine Pflicht, sie zu befreien. Als er herzukam, hatte der Freier sie schon halb aus dem Boot herausgezogen und der Vater stand am Ufer, bereit, bei der Entführung behilflich zu sein. Als Gra sie ihm entriss und ihm eine Anweisung auf die »Schwarze Dorte«, eine andere Ruderin, gab, die er gern los sein wollte, hörte ihm der Enttäuschte ruhig zu, murmelte einige unverständliche Worte in den Bart und entfernte sich mit böser Miene und drohendem Blick. Der Vater nahm sich das Schicksal des Sohnes nicht weiter zu Herzen. Zitat: »Er half uns, das Fahrzeug zu beladen«, richtete Gra, »und sagte uns dann sein sicher, aufrichtig gemeintes Lebewohl«, Zitat Ende. Als sie abfahren wollten, war indessen Kelly Tiuk nirgends zu finden, obwohl man überall auf der kleinen Insel nach ihr suchte und sie rief. Sie musste sich irgendwo versteckt haben, und man fuhr schließlich ohne sie von dannen. Sie hatte doch eine Neigung zu Siorakizok genährt. Die ursprünglichen Grönländer trennen ihre Ehen ebenso schnell, wie sie sie eingehen. Wird der Mann seiner Frau überdrüssig oder umgekehrt, was jedoch seltener der Fall ist, so sammelt sie ihr Pelzwerk zusammen und kehrt in das Haus ihrer Eltern zurück, als ginge sie die Sache nicht weiter an. Hat ein Mann eine Neigung zu der Frau eines anderen, so nimmt er sie ohne weiteres, falls er der Stärkere ist. Als Papik, ein angesehener Fänger an der Ostküste bei Angmar Salik, ein Auge auf Patuaks junge Frau geworfen hatte, begab er sich nach Patuaks Zelt und nahm einen leeren Kajak mit. Er ging hinauf, führte die Frau an den Strand herab, wo er sie den leeren Kajak besteigen ließ, und ruderte mit ihr fort. Patuak, der jünger ist als Papik und sich in Tüchtigkeit und in Kräften nicht mit diesem messen kann, musste sich ruhig in den Verlust seiner Frau finden. Fußnote: siehe Holm, Mitteilungen über Grönland, Band 10, Seite 96, Ende der Fußnote. Es gibt an der Ostküste Beispiele, dass Frauen mit einem Dutzend Männer verheiratet gewesen sind. Utukuluk aus Angmasalik hatte 8 verschiedene Männer ausprobiert. Zum 9. Mal verheiratete sie sich wieder mit ihrem 6. Mann. Fußnote: siehe Holm, Mitteilungen über Grönland, Band 10, Seite 103, Ende der Fußnote. Die Scheidung lässt sich, solange keine Kinder da sind, sehr leicht ausführen. Hat die Frau ein Kind bekommen, und besonders wenn dies ein Knabe ist, so trifft gewöhnlich ein festeres Verhältnis ein. Der ursprüngliche Grönländer pflegt sich zu verheiraten, sobald er eine Frau versorgen kann. Der Grund hierzu ist häufig der Umstand, dass er einer Frau bedarf, die ihm bei Zubereitung seiner Felle und dergleichen mehr behilflich ist. Er verheiratet sich oft, ehe er imstande ist, Kinder zu zeugen. Ja, an der Ostküste ist es etwas ganz Gewöhnliches, dass er vor der Zeit bereits 3 bis 4 Mal verheiratet war. Ist jedoch erst ein Kind geboren, so wird, wie gesagt, die Scheidung seltener. Fußnote: siehe eben da selbst Seite 94, Ende der Fußnote. Kann ein Fänger an der Ostküste mehr als eine Frau unterhalten, so nimmt er gern noch eine dazu. Die meisten guten Fänger haben deshalb 2 Frauen, aber niemals mehr. Fußnote: Dalager erwähnt, dass er zu seinen Lebzeiten an der Westküste kaum der 20. Teil der Grönländer 2 Frauen hatte. Sehr selten hatten sie 3 und ganz ausnahmsweise 4. Doch hat er einen Mann gekannt, der deren 11 hatte. Grönländische Relation, Seite 9. Ende der Fußnote. In der Regel scheint die erste Frau es nicht gern zu sehen, wenn sie einen Rivalen bekommt. Zuweilen geschieht dies jedoch auf ihren ausdrücklichen Wunsch, wenn sie der Hilfe bei ihren häuslichen Arbeiten bedarf. Der Grund hierzu kann auch ein anderer sein. Einmal fragte ich eine Frau, erzählt Dalager, weshalb ihr Mann eine Nebenfrau genommen habe. Ich bat ihn selber darum, antwortete sie, da ich des Kindergebärens überdrüssig bin. Grönländische Relationen, Seite 8. Bei der Einführung des Christentums wurde natürlich diese ursprüngliche bequeme Art und Weise der Eheschließung an der Westküste Grönlands abgeschafft. Und dort wird man jetzt unter ähnlichen religiösen Zeremonien verehelicht wie in Europa. Auch braucht die Braut sich jetzt nicht mehr so sehr zu widersetzen wie früher. Wenn es aber früher leicht war, eine Frau zu bekommen, so ist das jetzt umso mehr erschwert worden. Die Trauung muss nämlich von einem Pfarrer vollzogen werden. Die eingeborenen Katecheten, welche die Stellvertreter der Pfarrer an den verschiedenen Wohnorten sind, dürfen es nämlich nicht tun. Wenn man nun an einem Ort wohnt, wohin der Pfarrer nur vielleicht einmal im Jahre kommt, muss man sich also danach einrichten, gerade um die Zeit einig mit seiner Braut zu sein. Hat aber ein junger, kräftiger Bursche Lust, sich kurz nach der Abreise des Pfarrers zu verheiraten, so muss er also ein ganzes Jahr warten, bis der Pfarrer wiederkommt und seiner Ehe den obligaten Segen verleiht. Dass eine solche Ordnung dazu führt, dass man losere Verbindungen eingeht oder als Ehepaar ohne kirchlichen Segen miteinander lebt, scheint unvermeidlich zu sein, selbst wenn die Grönländer nicht schon von Natur dazu neigten. Diese Ordnung kann daher nur schädlich und herabwürdigend für die Handlung wirken, der man wohl im Grunde dadurch mehr Ansehen hat verleihen wollen, dass nur der Pfarrer sie vollziehen kann. Bei der Einführung des Christentums wurde natürlich auch die Vielweiberei abgeschafft. Im Jahre 1745 hatte ein Heide bei Friedrichshab Lust, Christ zu werden. Als er aber dazu kam, dass er sich von seiner Nebenfrau trennen sollte, wurde er schwankend, weil er 2 Söhne von ihr hatte, von denen er sich bei der Gelegenheit also ebenfalls trennen musste. Deswegen sattelte er um und ging seiner Wege. Verdenken kann man dem Mann das eigentlich nicht. Fußnote: Dalager, Grönländische Relationen, Seite 9, Ende der Fußnote. Ähnliche Fälle, wo verlangt wird, dass der Mann sich von der einen seiner Frauen trennen soll, mit der er möglicherweise lange Jahre glücklich gelebt hat, kommen noch heute vor, wenn sich die Grönländer von der Ostküste an der Westküste in der Nähe von Kap Farvel niederlassen und getauft werden. Es braucht wohl kaum darauf hingewiesen zu werden, zu welchem Unrecht der Mann hier gegen seine einmal angenommene Frau gezwungen wird. Schon Dalager hält dies für eine Ungerechtigkeit und, Zitat, es scheint ihm ein Problema zu sein. Zitat Ende. Inwiefern es gegen Gottes Ordnung streitet, dass ein Mann mehr als eine Frau hat. Viel Weiberei kommt noch zuweilen an der Westküste vor, und eine Nebenfrau scheint das Erste zu sein, was ein tüchtiger Grönländer sich anschafft, wenn er sich überhaupt auf Weitläufigkeiten einlässt. In Gotthard wurde mir ein Beispiel davon erzählt. Renatus, der tüchtigste Fänger am Grädefjord, hatte sich in ein junges Weib verliebt und nahm sie zur Nebenfrau. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner ersten Frau schien indessen ein gutes zu sein, und alles verlief ruhig, bis der Missionar davon Kunde erhielt. Fußnote: Die Bewohner des Grädefjords gehören der Herrnhutergemeinde an. Ende der Fußnote. Dieser hielt dem Manne die große Sünde vor, die er beging, und versuchte es, ihn zu bewegen, dass er seine Nebenfrau aufgeben sollte, was ihm jedoch nicht gelang. Inzwischen wurde von dem Vorstand in Gotthard eine Klage eingereicht. Fußnote: Dies ist eine Art von Ting oder Versammlung, die im Wesentlichen aus Abgesandten der verschiedenen Wohnorte des Distrikts besteht. Die Europäer der Kolonien nehmen auch teil daran, und einer von ihnen pflegt, den Vorsitz zu führen. Die grönländischen Abgesandten heißen Partisok. Ende der Fußnote. Renatus erschien, und allmählich brachte man ihn dahin, sich gutwillig zu fügen. Er sandte seine Frau nach Kangek, außerhalb Gotthard, wo sie im Hause des Katecheten Simons aufgenommen wurde. Gleichzeitig zog er jedoch weiter nördlich in die Nähe von Narsak, und da er dadurch einen gemeinsamen Fangplatz mit den Kangekern erhielt, geschah es häufiger, dass er mit ihnen zusammentraf und sie nach Hause begleitete, wodurch er Gelegenheit hatte, mit seiner zweiten Frau zusammen zu sein. Da indessen später von seinem früheren Wohnplatz aus große Klage geführt wurde, weil man dort Not litt, nachdem er, der beste Fänger des Ortes, fortgezogen war, so kehrte er wieder dorthin zurück und hat seither ein sittsames Leben geführt. Dies geschah vor einigen Jahren. Die Nebenfrau lebt noch immer in Kangek, wo ich sie gesehen habe. Sie trägt ein grünes Haarband zum Zeichen, dass die von ihr geborenen Kinder als unehelich betrachtet werden. Ein anderer tüchtiger Fänger in der Nähe von Lichtenfels hatte ebenfalls eine Nebenfrau genommen. Als der Missionar dies hörte, ließ er ihn zu sich kommen und versuchte auf ihn einzuwirken, was ihm aber nichts half, denn es trat keine Veränderung ein. Da schrieb der Missionar, erhielt aber keine Antwort. Er schrieb strenger und strenger und ließ schließlich ernsthafte Drohungen einfließen. Hierauf erhält er eine Antwort, die nur das eine Wort Susa enthielt, was ungefähr so viel bedeutet als »Ich scher mich den Teufel darum«. Später scheint der Mann jedoch seiner Nebenfrau überdrüssig geworden zu sein, denn er ließ sich von ihr scheiden. Die Stellung der Frau in der Ehe ist in Grönland wie in anderen Ländern der Welt sehr verschieden und hängt im Wesentlichen von den Individuen ab. In der Regel führt der Mann das Regiment, aber ich habe auch Beispiele gesehen, dass er unter dem Pantoffel der Frau war. Im Ganzen gehört dies jedoch zu den Ausnahmen. Bei den ursprünglichen Eskimos scheint die Frau im Grunde als Eigentum des Mannes betrachtet zu werden. An der Ostküste geschieht es nicht selten, dass bei der Verehelichung ein förmlicher Handel geschlossen wird, in dem, Zitat, ein Jüngling dem Vater eine Harpune oder dergleichen bezahlen muss, um seine schöne Tochter zur Ehe zu erhalten. Zitat Ende. Wie umgekehrt gute Fänger von den Eltern bezahlt werden, wenn sie die Töchter nehmen, und die Letzteren sind gezwungen, sich zu verheiraten, wenn die Väter es wünschen. Fußnote: Holm, Mitteilungen über Grönland, Band 10, Seite 96, Ende der Fußnote. An der Ostküste geschieht es auch nicht selten, dass zwei Fänger sich darüber einigen, auf kürzere oder längere Zeit mit den Frauen zu tauschen. Zuweilen behalten sie die eingetauschte Frau auch ganz. Das Austauschen der Frauen findet auch noch jetzt an der Westküste statt. Besonders, wenn man im Sommer in Zelten landeinwärts wohnt und sich auf der Rentierjagd befindet, zu welcher Zeit man sich allerlei Freiheiten erlaubt. Das Verhältnis zwischen den Ehegatten scheint in der Regel ein sehr gutes zu sein. Ich habe es niemals gesehen oder gehört, dass zwischen Mann und Frau ein unfreundliches Wort gewechselt wurde. Dies ist auch die allgemeine Erfahrung. Die grönländischen Gatten sind überhaupt äußerst rücksichtsvoll gegeneinander. Ja, man kann häufig sehen, dass sie sich liebkosen. Sie küssen sich, indem sie die Nasen gegeneinander drücken oder sich anschnupfen. Auch an der Ostküste scheint das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Regel sehr gut zu sein, doch kommen dort nach Kapitän Holms Angaben oft blutige Auftritte vor. Als Sani Muinak eines Tages mit einer neuen Frau, der vorher erwähnten Utukuluk mit den neuen Männern, zu seiner Gattin Puitek nach Hause kam, ward diese böse und schalt ihren Mann. Er wurde wütend, ergriff sie beim Schopf und schlug sie mit der Faust auf den Rücken und ins Gesicht. Schließlich ergriff er ein Messer und stach sie in das Knie, so dass das Blut herausspritzte. Dergleichen Fälle scheinen jedoch bei diesem friedliebenden Volk zu den Ausnahmen zu gehören. Fußnote, Holm, Mitteilungen über Grönland, Band 10, Seite 102, Ende der Fußnote. Eine tiefere Liebe zueinander scheinen die Ehegatten nur ausnahmsweise zu haben, und stirbt der eine Teil, so tröstet der Hinterbliebene sich in der Regel sehr schnell. Verliert ein Mann seine Frau, sagt Dalaga, Zitat, so kondolieren ihm in der Regel nicht sehr viele seines eigenen Geschlechts. Die Frauen dagegen postieren sich bei ihm hinter der Pritsche und beweinen die Verstorbene, wozu er schluchzt und sich die Nase trocknet. Zitat Ende. Nur wenige Tage später fängt er jedoch bereits wieder an, sich zu schmücken, und gleich wie in den Tagen seiner Junggesellenzeit werden sein Kajak und seine Waffen aufgeputzt, denn hiermit macht der Grönländer am meisten Staat. Wenn er dann in so glänzender Ausrüstung zu den anderen Eskimos auf die See kommt, so sagen sie, »Gebt Acht, da kommt ein neuer Schwager«. Hört er das, so schweigt er und lächelt still vor sich hin. Nimmt der Mann eine neue Frau, so lässt sie es sich angelegen sein, über ihre eigenen Unvollkommenheiten zu klagen und die Tugenden der früheren Frauen zu loben. Zitat, woraus man ersieht, dass die Grönländerinnen ebenso sehr danach angetan sind, interessierte Rollen zu spielen, wie die Evas Töchter anderer Länder und Zonen. Zitat Ende. Aus den oben angeführten wird man ersehen können, dass die Tugend in keinem besonders hohen Ansehen in Grönland steht. Die ursprünglichen Grönländer scheinen in der Beziehung sehr vage Begriffe zu haben, und ein Vergehen gegen das sechste Gebot wird wohl kaum als Unrecht betrachtet. Dies geht ganz deutlich aus alledem hervor, was wir jetzt von den Ostgrönländern kennen, ebenso wie aus den Berichten Egedes und der ersten Missionäre über die Heiden an der Westküste. Es gilt weder bei den Heiden an der Ostküste noch bei den Christen an der Westküste, als Schande für ein unverheiratetes Frauenzimmer Kinder zu bekommen. Hiervon habe ich sehr häufig Beispiele erlebt. Zwei Mädchen in der Nähe von Gotthard, die gute Hoffnung waren, bemühten sich keineswegs, dies zu verbergen. Ja, sie legten schon lange, ehe es nötig war, ein grünes Haarband an. Sie schienen beinahe auf ihre grüne Farbe stolz zu sein. Fußnote: Wie bereits erwähnt wurde, wird ein grünes Haarband von solchen Frauen getragen, die in unverehelichtem Stande Kinder geboren haben. Ende der Fußnote. Ich habe Grönländerinnen gesehen, welche die grüne Farbe nicht nur zum Haarband benutzten, sondern die auch ihren Anorak damit verzierten, was weder vorgeschrieben noch gebräuchlich ist. Obwohl die Pfarrer gegen diese schlaffe Moral geeifert haben und bemüht gewesen sind, von der Schulbank aus eine strengere Zucht einzuführen, so ist dadurch ihre Auffassung nur wenig verändert worden. Und die jungen Grönländerinnen versuchen es gar nicht, ein Hehl daraus zu machen, wenn sie in einem Verhältnis zu einem Manne stehen. Ist dies ein Europäer, so prahlen sie geradezu damit. Hieran sind freilich die Europäer zum größten Teil schuld, denn die jungen unverheirateten Männer, die nach Grönland gekommen sind, haben sich in der Beziehung den Grönländerinnen gegenüber schlecht benommen, und infolge des Respekts, in dem man sich zu setzen gewusst hat, ist es so weit gekommen, dass der gewöhnlichste europäische Matrose dem besten grönländischen Fänger vorgezogen wird. Dies hat dann auch sichtbare Folgen getragen, indem die Rasse in den 150 Jahren, seit die Europäer sich im Lande niedergelassen haben, derartig mit europäischem Blut vermischt ist, dass es jetzt an der ganzen Westküste äußerst schwer ist, einen unvermischten Eskimo zu finden, wenn es deren überhaupt noch gibt. Fußnote: Ein weiterer Grund hierzu ist auch die natürliche Wahl der Geschlechter, indem die Abkommen solcher Mischlinge gewöhnlich schöner sind als die reinen Eskimos und deswegen bei Eheschließungen häufig vorgezogen werden. Ende der Fußnote. Und dies ist der Fall, obwohl die Zahl der Europäer im Lande nur einen geringen Bruchteil der Eingeborenen beträgt. Es kommen etwa einige wenige hundert Europäer auf 10.000 Eskimos. Es ist ganz selbstverständlich, dass die Vergehen der Europäer gegen das sechste Gebot nicht dazu beigetragen haben, den Pfarrern die Arbeit mit der Einführung der neuen Moral zu erleichtern. Meine eigene, wiewohl auch die allgemeine Erfahrung, geht darauf hinaus, dass die Grönländerinnen in der Nähe der Kolonien, wo sich viele Europäer befinden, leichtfertiger sind als bei den ausschließlich eskimoischen Wohnplätzen. Als Beispiel will ich anführen, dass die Frauen bei Saatlok und teils auch bei Cornok einen weit besseren und tugendhafteren Eindruck machten als die Frauen bei Gotthard, Neuherrnhut oder Sukkertoppen. Übrigens nehme es nicht allein die unverheirateten Grönländerinnen in dieser Beziehung so leicht. Die Verheirateten sind, besonders bei den Heiden, wenn möglich noch weniger eigen damit. Es ist bereits erwähnt worden, dass man an der Ostküste häufig die Frauen austauscht. Dies geschieht jedoch stets zwischen bestimmten Männern, und ein Gatte sieht es in der Regel nicht gern, dass andere als derjenige, dem er seine Frau überlassen hat, in einem Verhältnis zu ihr stehen. Er selber behält sich volle Freiheit vor. Im Winter, während sie in ihren Hütten wohnen, spielen sie jedoch häufig das sogenannte Lampenauslösch- oder Frauenaustauschspiel, bei dem die Lampen gelöscht werden und allen Anwesenden völlige Freiheit gestattet ist. Ein ganz ähnliches Spiel gab es auch bei den Westgrönländern, ehe sie getauft wurden. Ob es nicht noch jetzt im Geheimen an den Orten gespielt wird, wo der Pfarrer und die Autoritätspersonen es schwerlich entdecken können, dafür will ich nicht einstehen. Die Grönländer scheinen indessen nicht von Natur allen Sittlichkeitsgefühls bar zu sein. Sie führen sich im täglichen Leben sehr anständig auf. Darüber sind alle Reisenden sich einig. Und selbst die Heiden geben im täglichen Leben keine Veranlassung zu irgendwelchem Ärgernis. Wenn ein Heide und wohl auch mancher christlicher Grönländer die Frau eines anderen Mannes nicht anrührt, obwohl er Lust dazu hat, so scheint in der Regel der Grund hierzu mehr die Furcht zu sein, dass er sich deswegen mit dem anderen Mann entzweien könnte, als der Gedanke, ein Unrecht zu begehen. Dass die Grönländer aber nur einen sehr schwachen Begriff in dieser Beziehung haben, davon zeugt unter anderem folgende Redensart, die bei Angmasalik gebräuchlich ist. Die Walfische, Moschusochsen und Rentiere haben sich verlaufen, weil die Männer zu viel Umgang mit den Frauen anderer Leute gepflegt haben. Viele Männer behaupten freilich, der Grund hierzu sei der Umstand, dass die Frauen eifersüchtig waren, weil die Männer zu viel Umgang mit den Frauen anderer Leute pflegten. Dies Letztere soll auch bewirkt haben, dass der Sund, der das Land früher vom Sermelikfjord bis zur Westküste durchschnitt, sich mit Eis gefüllt hat. Fußnote: siehe Holm, Mitteilungen über Grönland, Band 10, Seite 100, Ende der Fußnote. Egede erzählt, dass das Gebot von der Monogamie besonders den Frauen sehr zugesagt habe und dass sie ihn häufig aufforderten, es den Männern beim Religionsunterricht recht nachdrücklich vorzuhalten. In anderer Beziehung scheint dagegen das moralische Bewusstsein der Grönländer weit mehr entwickelt zu sein, als dies bei uns der Fall ist. So wird es zum Beispiel als unstatthaft betrachtet, sich mit einem Geschwisterkind oder mit irgendeinem nahen Verwandten zu verheiraten. Am liebsten soll man eine Ehe mit jemand schließen, der auswärts ansässig ist. Dies ist eine Regel, die eine kräftige Nachkommenschaft sichert. Die ungemischten Grönländer sind in der Regel sehr wenig fruchtbar. 2 bis 4 Kinder sind das Gewöhnliche in einer Ehe, doch gibt es auch Ehen mit 6 bis 8, ja, mit noch mehr Kindern. Die Grönländerinnen gebären ungeheuer leicht. Gra erzählt ein Beispiel davon, wie wenig Umstände sie sich damit machen. Als er auf seiner Reise an der Ostküste entlang den Bernsdorffjord passierte, sollte eine der Frauen gebären. Sie ruderten schleunigst ans Ufer und landeten an einem kahlen Berg auf der Nordseite des Fjords. Während die Entbindung vor sich ging, streckte sich der Ehemann der Länge nach auf dem Berge aus und schlief. Bald aber weckte man ihn mit der erfreulichen Nachricht, dass ihm ein Sohn geboren sei. Dies wird, wie bereits erwähnt, als ein Glück angesehen, während die Töchter etwas Unbedeutendes sind. Zitat: auch gab Emenek, so hieß der Mann, seiner Gattin seine Zufriedenheit zu erkennen, indem er ihr ein Ayungilatit, in Klammern, du bist nicht übel, zulächelte. Mit unserem neuen Passagier setzen wir dann unsere Reise fort. Zitat Ende. Fußnote: Gra, Entdeckungsreise, Seite 141, Ende der Fußnote. Die heidnischen Grönländer töten Verwachsene wie kränkliche Kinder, von denen man annimmt, dass sie nicht leben können. Auch solche Kinder, deren Mutter bei der Geburt stirbt und die niemand säugen kann, werden umgebracht. Dies pflegt zu geschehen, indem man sie im Freien an die Erde oder auch ins Meer wirft. Fußnote: siehe Holm, Mitteilungen über Grönland, Band 10, Seite 91, Ende der Fußnote. So grausam dies auch manchen europäischen Müttern vorkommen mag, so kann man doch im Grunde nicht leugnen, dass es eine vernünftige Einrichtung ist, denn bei den harten Lebensbedingungen, unter welchen der Grönländer sein Dasein fristet, wird es begreiflich erscheinen, dass man ungern eine schwächliche Nachkommenschaft aufzieht, die niemals imstande sein wird, Nutzen zu schaffen, sondern darauf angewiesen ist, sich von der Gemeinde ernähren zu lassen. Aus demselben Grunde stehen auch Leute, welche so alt geworden sind, dass sie keinen Nutzen mehr schaffen können, nur in geringem Ansehen, weshalb sie sich oft sehnen, aus der Welt zu kommen. An der Ostküste soll es vorkommen, dass man alte Leute, von denen man glaubt, dass sie sterben werden, ertränkt oder dass sie sich selber ertränken. Die grönländischen Kinder werden sehr lange gesäugt. 3 bis 4 Jahre ist nichts Ungewöhnliches, und ich habe sogar erzählen hören, dass Knaben von 10 bis 12 Jahren noch die Brust erhielten. So teilte mir ein Europäer in Gotthard mit, dass er gesehen habe, wie ein junger 12-jähriger Held mit einem eben gefangenen Seehund in seinem Kajak heimgekehrt und sofort zu der Mutter ins Haus gestürzt sei, wo er zwischen ihren Knien stehend einen Skondrok verzehrte und sein Getränk aus der mütterlichen Brust zog. Die Grönländer sind ungewöhnlich stolz auf ihre Kinder und tun alles, um sie zufriedenzustellen, besonders wenn es Knaben sind, die stets als angehende Fänger und Stützen der Familie betrachtet werden. Diese kleinen Tyrannen pflegen in der Regel das ganze Haus zu regieren, und das Wort des weisen Salomo, wer sein Kind lieb hat, der züchtigt es bei Zeiten, wird nicht anerkannt. Die Grönländer züchtigen ihre Kinder nie oder nur selten, und ich habe nicht einmal einen Eskimo ein hartes Wort zu einem seiner Kinder sagen hören. Man sollte erwarten, dass die Eskimo-Kinder bei dieser Erziehung unartig und ungezogen würden. Dies ist jedoch keineswegs der Fall, obwohl ich mich ziemlich viel unter den Eskimos an der Westküste bewegt habe. So sind mir nur ein einziges Mal unartige Eskimo-Kinder begegnet, und zwar in einem mehr europäischen als grönländischen Hause. Wenn die Kleinen einigermaßen zur Vernunft gekommen sind, so reicht ein vernünftiges Wort von Seiten des Vaters oder der Mutter aus, um sie zu regieren. Niemals habe ich weder im Freien noch in den Häusern gesehen, dass Eskimo-Kinder uneinig waren, sich zankten oder gar sich prügelten. Ich habe sie stundenlang bei ihren Spielen beobachtet, habe sogar an ihrem Fußball teilgenommen, in Klammern ein eigenartiges Spiel, das viel Ähnlichkeit mit dem englischen Football hat. Und dabei kann bekanntlich gar leicht eine Uneinigkeit entstehen. Nie aber sah ich unfreundliche Mienen oder Heftigkeit. Wo in Europa würde das wohl möglich sein? Was der Grund zu diesem auffallenden Unterschied zwischen europäischen und Eskimo-Kindern ist, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Im Wesentlichen beruht es wohl in der äußerst friedlichen und gutmütigen Natur der Grönländer. Zum Teil mag es auch daran liegen, dass sich die Eskimo-Frau stets mit ihren Kindern in einem Raum aufhält und sie, wenn sie sich im Freien bewegt, in der Amaute auf ihrem Rücken trägt, ja, sie sogar mit auf ihre Arbeit nimmt. Sie gibt sich folglich weit mehr mit ihren Kindern ab, sie säugt sie ja auch viel länger, als die europäischen Mütter selbst in den niederen Schichten tun, geschweige denn in den höheren, wo ja die Kinder den Mädchen oder Bonnen fast gänzlich überlassen sind. Infolgedessen herrscht natürlich in Grönland ein weit innigeres Familienleben zwischen Kindern und Eltern als in Europa. Dass die Eskimo-Jungen sich hin und wieder einmal damit belustigen, nach den Enten und Hühnern des Koloniedirektors oder des Pfarrers zu werfen, muss man ihnen nicht zur Last legen. Ebenso wenig, wenn sie einmal in den Garten des Koloniedirektors eindringen und dort Unheil stiften. Man darf nicht vergessen, dass die Achtung vor dem Grundeigentum völlig außerhalb ihres Fassungsvermögens liegt, wie sie auch nicht begreifen können, dass man nicht alles fangen und nehmen darf, was auf dem Felde wächst und sich dort bewegt. Man mag ihnen das noch so viel einprägen, sie werden es doch niemals fassen. Es ist bereits früher erwähnt worden, dass die Knaben schon zeitig zu ihrem Beruf erzogen werden. Auf gleiche Weise erlernen auch die Mädchen den ihren. Sie müssen schon in jungen Jahren nähen und der Mutter in ihren häuslichen Verrichtungen zur Hand gehen. Ende von Abschnitt 21, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau im Januar 2025.